Kapitel 6, Übung A27. Hören Sie den Text zweimal und ergänzen Sie die Informationen. Berlin sei die coolste Hauptstadt der Welt. Das behauptete unlängst zumindest ein Hamburger Magazin. Doch ist das wirklich so? Fragt man die Berliner selbst, könnte sich dieser Blick auf Deutschlands Boomtown tatsächlich bestätigen. Zum zweiten Mal nach 2009 hatte die gemeinnützige Hertie-Stiftung Berlinerinnen und Berliner nach ihren Befindlichkeiten befragt. Das Bild, das sich dem Wissenschaftlerteam bot, ist das einer Hauptstadt, die bei sich angekommen ist und optimistisch in die eigene Zukunft blickt. Fast 70% erwarten, dass sich ihre Stadt in den nächsten 5 Jahren positiv entwickeln wird. Trotz der immensen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und baulichen Umwälzungen seien die Berliner mit sich und ihrer Stadt zufriedener als noch vor 15 Jahren. 93% leben sehr gern oder gern in ihrer Stadt. Die neu hinzugezogenen fremdeln zwar noch etwas mehr, aber nur 5% fühlen sich wirklich unwohl in ihrer neuen Stadt. Je länger sie da bleiben, desto zufriedener werden sie. Die Anziehungskraft der Stadt ist ungebrochen. Der Zustrom an Neubürgern reißt nicht ab. Seit 2010 wächst die Bevölkerung jedes Jahr um 1%. Bis 2030 könnte die Zahl der Einwohner, aktuellen Prognosen zufolge, von derzeit 3,5 Millionen auf 4 Millionen anwachsen. Fast so viele wie zuletzt vor 100 Jahren. Und schon jetzt ist nur noch die Hälfte der Berliner auch hier geboren. In den hippen Innenstadtbezirken wie Mitte und Kreuzberg sind die Zugezogenen bereits in der Überzahl. Für die meisten Neubürger sind Studium und Beruf der wichtigste Grund, sich für die Hauptstadt zu entscheiden. Entsprechend hoch ist die Bildung der Neuberliner. 60% haben Abitur. Sie senken auch den Altersdurchschnitt. Während Deutschland altert, wird Berlin seit 2009 jünger. 44,1 Jahre alt ist der Durchschnittsdeutsche. Der durchschnittliche Berliner hingegen nur 42,9 Jahre. In der angesagten Innenstadt liegt der Altersdurchschnitt sogar unter 40 Jahren. Und auch die Milieuzugehörigkeiten sind in der Hauptstadt anders als im Rest der Republik. Besonders stark vertreten sind in Berlin die junge, moderne Avantgarde, die spaß- und erlebnisorientierten Hedonisten, aber auch die Gruppe der wirtschaftlich, sozial und kulturell benachteiligten Modernisierungsverlierer. Verfechter bürgerlicher und traditioneller Werte und Lebensweisen sind im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland weniger vertreten. Neuberliner zieht es bevorzugt in die Bezirke Berlin-Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Die Randbezirke Berlins, insbesondere Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf, verzeichnen kaum Zuzug und altern rapide. Folgerichtig verläuft die neue Trennlinie in der Hauptstadt nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Innenstadt und Randbezirken. Es deutet sich eine zunehmende Spannung zwischen Zentrum und Peripherie an, wie sie für viele Metropolen kennzeichnend ist, so die Forscher. Die alte Mauerlinie verliert langsam an Trennkraft. 36% der Berliner können keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West feststellen. 2009 waren es nur 24%. Da ist 25 Jahre nach dem Mauerfall aber noch Luft nach oben. Entwicklungsbedarf sehen die Berliner in der Politik. Mit der Arbeit des Senats sind nur 44% zufrieden. Gute Noten gibt es für Kulturpolitik, öffentliche Daseinsvorsorge und Gesundheitsvorsorge. Schlecht schneidet der Senat bei den Themen Armutsbekämpfung, Wohnungsnot und Schulpolitik ab.